sciupare altro tempo nella pausa e invece iniziare l'ultima parte della seduta di oggi, il professor Karl Bottica di Vienna, che parla di un tema che era stato in qualche misura già affacciato dal professor Vandruska nella sua relazione iniziale, che è il tema appunto dei turchi. Quindi, Türkenab wer und österreichische Staatswerdung im Bild des 19. Jahrhunderts. So war es jetzt, prego. Meine sehr geehrten Damen und Herren, in der Einleitung hat Gera das Prinzip der Konfusion verkündet und zugrunde gelegt, und dieses herrscht im Speziellen nicht, hoffe ich, im Referat, aber für die Themenstellung des Referates. Sie werden vielleicht bemerkt haben, dass der Titel in der Liste der Referate und der Titel der Zusammenfassung nicht übereinstimmen. Also. Das ist ein Teil eben jener Konfusion. Der Titel der Zusammenfassung ist eher die Zeit der zweiten Hälfte des 16. und des frühen 17. Jahrhunderts, also jene Zeit, in der ich mich eigentlich spezialisiert hatte, im Spiel der Historiografie des 19. Also. Jahrhunderts. Das heißt also, ich muss versuchen, in diesem Referat und werde es auch versuchen, zwei Themen gerecht zu werden. Das ist ein Aspekt. Der zweite Aspekt ist natürlich der, wenn man sehr spät in einem Kongress zu Worte kommt, ist vieles schon einmal besser gesagt worden. Das ist ein zweiter Aspekt. Ein dritter Aspekt ist, dass die beiden hier immer wieder verwendeten Ansätze von Moderne, nicht? Moderne einerseits im Sinn etat moderner, die frühe Neuzeit, wie man das auf Deutsch wohl eher bezeichnet, und andererseits Moderne im Sinne des 19. Jahrhunderts, die Modernisierung, das Moderne des 19. Jahrhunderts, dass ich auch versuche, in meinem Referat zumindest teilweise beiden Aspekten gerecht zu werden, auf der einen Seite eingehend eben auf die frühe Neuzeit mit spezieller Berücksichtigung der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts und andererseits aber auch versuche aufzuzeigen, jetzt am Beispiel Österreich und am Beispiel speziell des Instituts für österreichische Geschichtsforschung als einer zentralen Institution dieser österreichischen Forschungseinrichtungen, die im 19. Jahrhundert entstanden sind, sozusagen was das Moderne daran ist und dabei gleichzeitig auch versuche dann aufzuzeigen, welche Defekte sozusagen dieses Moderne des 19. Jahrhunderts für die Erkenntnis der Moderne des 16. und 17. Jahrhunderts. Also, wenn ich das noch einmal zusammenfassen darf, drei Themenbereiche sozusagen. Einerseits Historiografie der zweiten Hälfte des 16. Anfang des 17. Jahrhunderts und ihr Bezug zur Geschichte des 19. Jahrhunderts. Warum beschäftigt man sich im 19. Jahrhundert mit speziellen Problemen dieser Zeit? Dann das Thema, das im Zentrum sozusagen des anderen Themas steht, nicht? Also die Türken, der Mythos von der osmanischen Bedrohung, Gedanken dazu und schließlich dann als drittes die Modernisierung der österreichischen Geschichtsforschung im 19. Jahrhundert, auch in Bezug mit dem Nationalitätenproblem. Hier liegen die Verhältnisse in Österreich ja sehr anders als in Deutschland und in Italien, nicht? Nationalismus ist ja für die österreichische Historiografie, für die österreichische Politik auch kein einigender Faktor, sondern ein zerstörender Faktor, nicht in einem Vielvölkerstaat. Wir haben das ja heute und gestern und vorgestern gehört, welche starke Bedeutung der Gedanke der Deutschheit, des Deutschtums, des deutschen Nationalismus für die Gründung des Reiches hat. Ähnliches könnte man natürlich auch für Italien ausführen. In Österreich ist das eben genau umgekehrt, und diese besonderen Bedingungen werde ich auch versuchen darzustellen. Und dann eben diese Behandlung der frühen Neuzeit oder die Effekte ihrer Behandlung durch eine bestimmte Modernisierung der Historiografie. Das ist also ungefähr das, was Sie erwartet. Nur damit Sie wissen, wenn Sie gehen wollen, dass Sie jetzt schon gehen können. Ich habe Ihnen einige wenige Namen, die ich erwähnen werde, an die Tafel hier geschrieben. Ich werde auch einige mehr Historiker erwähnen, aber das sind so die wichtigsten und auch unten zwei Begriffe, zwei türkische, die Ihnen vielleicht nicht geläufig sind, Sibahi und Netzer. Die Zeit zwischen dem Augsburger Religionsfrieden des Jahres 1555 und dem Beginn des Dreißigjährigen Krieges 1618 war und ist eine Schwachstelle der europäischen Historiografie. Die Geschichtsforschung hat sich mit den Hauptproblemen der ersten Hälfte des 16. Jahrhunderts im Reich und in der Habsburger Monarchie besonders ausführlich beschäftigt. Klare Linien herrschen in diesem halben Jahrhundert vor. Mit Karl dem V. tritt eine große Herrscherpersönlichkeit, die versucht, den habsburgischen Universalherrschaftsanspruch durchzusetzen. Ich erinnere an Professor Berizos Ausführungen über Universalmonarchie und alles, was damit zusammenhängt. Rückt also eine solche Herrscherpersönlichkeit ins Blicklicht und das 19. Jahrhundert liebt starke Persönlichkeiten. Die Geschichtsschreibung der Zeit war im großen Maße auf heldenhafte, starke, große Einzelpersönlichkeiten ausgerichtet. Schlagwort Männer, auch das sehr wesentlich, nicht Frauen, Männer machen Geschichte, war für viele Historiker der Grundgedanke ihres Geschichts- und Selbstverständnisses. Nicht zuletzt, weil viele davon ja auch im Islamismus verwurzelt waren. Aber auch die Gegenkräfte, die Karl dem V. entgegenstanden, sind klar greifbar. Die Macht und Ohnmacht der ständischen Opposition, deren politischer Gegensatz zum Herrscher auch religiös, ideologisch religiös, überhöht wird. Wie in einem guten Theaterstück verstärkt und verschärft sich der Konflikt bis zum dramatischen Höhepunkt im Schmalkaldischen Krieg. Kein Wunder also, dass sich die Historiker von so viel Spannung und Dramatik leiten ließen in ihrer Darstellung. Mit Martin Luther, auch darauf hat ja ausführlich der Hammerstein in seinem Referat verwiesen, mit Martin Luther war außerdem noch eine andere große Persönlichkeit dieser Epoche zu charakterisieren, deren Wirkung von verschiedenen Gesichtspunkten aus gesehen werden konnte und dessen Beurteilung selbstverständlich noch stark in der eigenen Konfessionalität, von der eigenen Konfessionalität geprägt war. Wenn sich auch manche Anzeichen eines Konsenses finden lassen, so stehen sich im 19. Jahrhundert doch im Wesentlichen ein protestantisches, lutherfreundliches bis hagiografisches und ein katholisches, lutherfeindliches, manchmal bis zur Verteufelung des Anführungszeichen Feindes reichendes Lutherbild gegenüber. Die Reformation als religiöse und politische Bewegung und ihre Durchsetzung bis 1555, was wir heute als einseitige Konfessionalisierung bezeichnen würden, zeigt ebenfalls klar erkennbare Linien in der zweiten Jahrhunderthälfte, wie wir sehen werden, weitgehend fehlen. Außenpolitisch war mit dem Zweifrontenkampf gegen Frankreich und das Osmanische Reich und auch seiner Wechselwirkung mit der inneren Situation ebenfalls ein wieder geradezu dramatisches Thema gegeben, mit dem man sich ausführlich auseinandersetzen konnte. Für den Zeitraum 1555 bis 1618 sind diese Probleme zwar nach wie vor gültig, sowohl konfessionelle Frage als auch Franzosen-Auseinandersetzung als auch osmanische Auseinandersetzung, werden aber nicht mehr so explizit aufgearbeitet, weil es auch im Vergleich zur ersten Jahrhunderthälfte an großen Linien mangelt. Die Herrscher der Zeit etwa, die als Parameter zu nehmen, sind verglichen mit Karl dem V. und seinem Weltherrschaftsanspruch unbedeutend. Zwar beschäftigten sich die Historiker mit ihnen und ihrer Biografie, doch unter ganz anderen Gesichtspunkten. Die Biografie Ferdinand I., dessen politisches Wirken bis 1555 stark im Schatten seines kaiserlichen Bruders stand, wird in seiner eigenen Regierungstätigkeit 1556 bis 1564 kaum mehr beachtet. Obwohl wir gerade für ihn eine ausführliche, wenn auch durch ihren Umfang und den Mangel eines Registers schwierig zu benutzende und daher wenig benutzte Biografie von Franz Bernhard Buchholz vorliegen haben. Aber schon die Beschäftigung mit der Person Maximilians II. Hat weniger politischen als religiösen, gegebenenfalls kulturellen Zuschnitt. Zwar wurde im 19. Jahrhundert keine Gesamtbiografie Maximilians II. Geschrieben, wenn man auch das Werk Viktor Bibels mit dem bezeichnenden Untertitel Der rätselhafte Kaiser noch durchaus als Produkt des 19. Jahrhunderts bezeichnen kann, wenn es auch in den 20er Jahren des 20. also unseres Jahrhunderts erschienen ist. Ich würde überhaupt die kühne Behauptung wagen, dass das 19. so kühn ist sie gar nicht, dass das 19. Jahrhundert als Epoche und nicht als bloße Zeitrechnungsmodell gesehen, zumindest in der Habsburger Monarchie bis 1918 auf alle Fälle reicht und auf kulturellem Gebiet auch noch länger andauert und wie ich fürchte, in den Köpfen mancher auch heute noch nicht ganz untergegangen ist. Doch aus dem Werk Bibels gibt es eine Reihe von Studien, die sich vor allem auf die Frage konzentrieren, war Maximilian II. Nun Katholik oder dominieren die protestantischen Ideen in seinem Weltbild? Reimann, Maurenbrecher, Rieger und Scherk beschäftigen sich mit dieser Frage der religiösen Haltung. Maximilian II. Und Otto Helmut Hopfen, den hätte ich vielleicht auch noch an die Tafel schreiben sollen, auch ein wichtiger Mann, Hopfen, so wie die Frucht, die hier ist, prägen den heute noch gültigen Ausdruck Kompromisskatholizismus, der neben anderen Charakterisierungen wie dritte Kraft und humanistischer Katholizismus noch heute verwendet wird und jene Haltung zu charakterisieren versucht, die zwischen den Konfessionen auf einem fast schon rationalistisch anmutenden Vernunftstandpunkt steht. Noch stärker als bei seinem Vater hat sich die Forschung bei Rudolf II. Auf ein völlig unpolitisches oder weitgehend unpolitisches Gebiet begeben und begeben müssen, allzu sehr ist Rudolf II. Einer der Stillen, einer der mehr in der Kultur lebt als im Krieg. Viele Menschen des 19. Jahrhunderts, wie ich schon darauf hingewiesen habe, mit ihrer Heldenbegeisterung, war er daher keine attraktive Persönlichkeit. Das 19. Jahrhundert hat ja eine Vorliebe für Heldengestalten entwickelt. Große Bedeutung der Heldenverehrung, des Heldenmythos dokumentiert sich ja nicht nur in den Werken der Historiker, in den Reden der Zeit, sondern auch in Dokumenten und Denkmälern von unvergänglichem Bestand, wie etwa Triumphbögen für große Männer. Eine besondere Blüte haben Gedenkstätten der Heldenverehrung, etwa, um ein österreichisches Beispiel voranzustellen, am Heldenberg bei Stockerau gefunden, wo die österreich-ungarische Armee verherrlicht wird, Radetzky und die österreich-ungarische Armee. Aber ebenso finden sich solche Weihestätten der Heldenverehrung in der Walhalla oder auf dem Gianicolo oder auf dem Pincio in Rom mit ihrer Fülle von Statuen und so. Große Männer der Tat sind es also in erster Linie, die im Vordergrund der Betrachtungen des 19. Jahrhunderts häufig genug standen und die von den Historikern auch als Vorbildgestalten der Vergangenheit gewertet wurden. Karl der Große etwa oder Friedrich der Große, schon die Zusätze, nicht, sind ja charakteristisch, sind solche Leitfiguren, die noch dazu in einer Zeit mit so stark ausgeprägtem Nationalismus von den Deutschen etwa und bei Karl dem Großen, der Charlemagne auch von den Franzosen verehrt wurden. Sie entsprechen dem Typus jener Gestalten der Vergangenheit, die im 19. Jahrhundert eine positive Wertung erfuhren und als Helden, Anführungszeichen, eine zentrale Rolle gespielt haben. Daneben sind die Stillen, die Kompromissbereiten, Kunstsinnigen der Vergangenheit eher an den Rand der Betrachtung getreten. Sie erscheinen im Geschichtsbild des 19. Jahrhunderts hinter einem negativen Schleier, der sich sehr lange gehalten hat. Erst unsere Zeit geht im Wesentlichen dazu über, diese auf Kunst und Kultur ausgerichteten Menschen neu zu bewerten und auch in gewisser Weise zu rechtfertigen. Zu ihnen zählt, wenn man die österreichische Geschichte im Auge hat, Geschichte Österreichs und des Reiches ist ja in dieser Zeit sozusagen eine Einheit, also bei mir steht der Standpunkt der österreichischen Geschichte vielleicht ein wenig im Vordergrund, in erster Linie natürlich Kaiser Rudolf II. Aber das gilt auch für seine gesamte Epoche, die eben arm an spektakulären Ereignissen und an großen Linien ist. Dennoch sind zwei brauchbare Arbeiten über Rudolf II. Im 19. Jahrhundert erschienen. Die Arbeit des Prager Historikers Anton Gindeli und der für meine Begriffe eigentlich noch immer, auch heute noch, beste biografische Abriss über Rudolf II. In der allgemeinen deutschen Biografie von Felix Stiebe. Insbesondere der Artikel von Stiebe setzt sich eingehend und geradezu psychoanalytisch, psychologisierend mit der Person und der Frage der geistigen Erkrankung Rudolf II. Auseinander. Dieses Thema wird wieder bis in unser Jahrhundert hineinreichend zu einem zentralen Themenbereich der Beschäftigung mit Rudolf II., zu dem neben Historikern und Psychologen, sich geäußert haben und vor allem neben der deutschsprachigen, vor allem und insbesondere auch die tschechische Historiografie Wesentliches zu sagen hatte und auch heute noch Wesentliches zu sagen hat. Neben den traditionellen Fragestellungen der politischen und konfessionellen Geschichte werden nicht zuletzt durch die Entstehung einer Kulturgeschichtsschreibung im 19. Jahrhundert, ich erinnere nur an den Lambert-Streit, der ja diese große Bewegung, Lambrecht-Streit, Entschuldigung, habe ich versprochen, Streit, der diese große Bewegung initiiert, auch viele kulturgeschichtliche Themen Abhandlung gefunden und eine Herrscherpersönlichkeit wie die Rudolfs II., der mehr kulturelle als politische Interessen hatte, begünstigte natürlich eine kunsthistorisch, kulturhistorisch, kunsthistorisch orientierte Beschäftigung mit dem Hof und der Kunstpflege Rudolfs sehr. Auch in diesem Zusammenhang möchte ich noch einmal auf den wichtigen Beitrag der tschechischen Historiker hinweisen, die sich mit einer Reihe, in einer Reihe von Einzelstudien und in ständiger Auseinandersetzung mit der parallel dazu verlaufenden deutschsprachigen Beschäftigung mit diesem Thema, mit Fragen der Kunstpflege am Hofe in Prag, mit den frühen Naturwissenschaften, Kepler, Tycho, die Brahe wirken wir an diesem Hof und schließlich auch mit dem Sammelwesen, mit den ungeheuerlichen Sammlungen, wo wir das zweiten auseinandergesetzt haben. Die Zusammenfassung alles dessen am ersten Höhepunkt einer Analyse des Hofes Rudolfs des Zweiten und seiner kulturellen Leistungen erfolgte dann wieder in unserem Jahrhundert, also so eine Spätfrucht des 19. Jahrhunderts, mit der Arbeit durch Karl oder Karl Fickdrill, eine Arbeit eines Kunsthistorikers über den Hof, die Kunst am Hofe Rudolfs des Zweiten, bezeichnenderweise Deutsch und Tschechisch fast gleichzeitig erschienen, nicht nur so in einem Jahr aufscheint. Die Zeit Rudolfs des Zweiten übrigens, wenn ein kurzer Hinweis auf die gegenwärtige Situation erlaubt ist, ist doch immer eine der Perioden der langen gemeinsamen Geschichte der Tschechen und der Österreicher, bei der es zu einer regen und fruchtbaren Zusammenarbeit der beiden Staaten und trotz verschiedener Systeme und deren Historiker und Kunsthistoriker kommt, sozusagen eine Fortsetzung des positiver Elemente des Vielvölkerstaates in einem, ich würde das fast esoterischen Krüppchen nennen, sie nennen sich selbst Rudolf Diener, Leute, die sich eben mit dieser Kunst beschäftigen, mit dieser Epoche beschäftigen. Das heißt also, da ist über das Ende der Habsburger Monarchie eigentlich so etwas wie Gemeinsamkeit dieser beiden Nationalitäten, die ja in der Habsburger Monarchie häufig genug in heftigen Streitlagen erhalten wurden. Der Mangel der großen Linien in der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts, von dem schon die Rede war, kommt der Historiografie des 19. Jahrhunderts natürlich auch in vieler Hinsicht entgegen. Mit dem Vorherrschen eines antiquarischen Interesses, speziell in der österreichischen Historiografie in der ersten Jahrhunderthälfte, mit dem Positivismus und der stark ausgeprägten lokalen Geschichtsschreibung, entstehen einerseits Quelleneditionen und andererseits landesgeschichtliche Untersuchungen durch die Landesarchivare, Landeskundler, Landeshistoriker zu den Problemstellungen Landesherr, Stände, Reformation, Gegenreformation und Türkengefahr und im Idealfall einen Bezug all dieser Themen zu haben. Eine Fülle von Quellenpublikationen etwa entstand in dieser Zeit die Briefe und Akten zur Vorgeschichte des Dreißigjährigen Krieges, die Nunziaturberichte, die venezianischen Gesandtschaftsberichte und Relationen wurden zu edieren begonnen. Daneben stehen die Editionen bedeutender Korrespondenzen, so wurde jeweils Teile allerdings nur des Briefwechsels Maximilians II., des bedeutendsten Gegenreformators Kardinal Melchior Gläser, Felix von der Pfalz, Johann Casimir von der Pfalz, der Wittelsbacher, Philipps II., Granvella, Karl von Sierotin, nennen mag eines bedeutenden Politikers aus dem böhmischen Herrenstand ediert, um nur einige wichtige zu nennen. Neben diesen primär historischen Quelleneditionen haben auch die Kunsthistoriker in den sogenannten Regestenbänden der Jahrbücher der kunsthistorischen Sammlungen des allerhöchsten Kaiserhauses, also der Sammlungen des Kunsthistorischen Museums in Wien heute, eine Unmenge an kunst- und kulturhistorisch bedeutungsvollem Archivmaterial publiziert. Eine Tradition, die später, vor allem in Wien leider, zugunsten steriler, stilkritischer Schulen weitgehend aufgegeben wurde. Jetzt langsam wieder beginnt. Als ein Beispiel für die bedeutenden Beiträge der Landeshistoriker zu unserer Kenntnis der Epoche von 1555 bis 1618 vor allem, soll hier nur als Beispiel der steirische Landeshistoriker Johann Losert genannt werden, dessen Lebenswerk die Fruchtbarkeit dieses Mannes, der einige Dutzend große Publikationen hinterlassen hat, beeindruckt heute noch, der alle wichtigen Fragen der Zeit anspricht und mit einer großen Kenntnis der Quellen, der Archivalien, vor allem natürlich der steirischen Archivalien, Wesentliches zu ihrer Bearbeitung beigetragen hat. Auf Losarts politisches Engagement im Sinne des deutschen Nationalismus und damit entgegen den Bestrebungen einer Gesamtstaatsgeschichtsschreibung der Habsburger Monarchie soll hier und kann hier nur kurz verwiesen werden. Alle Hauptprobleme der Epoche, wie sie auch heute noch Behandlung finden, sind in der Historiografie des 19. Jahrhunderts vorgezeichnet. Interessant an der Themenwahl der Historiker ist ja insbesondere, dass sie von aktuellen Bezügen natürlich nicht frei sind, sondern politische Interessen der jeweiligen Gegenwart des Geschichtsschreibers mehr oder minder bewusst in der Themenwahl wiedergespiegelt werden. Das 19. Jahrhundert hat diesen Aspekt häufig negiert durch moderne Analysen oder heuristische Theorien, wie gesagt, aber wir machen klar, wie viel an Vorverständnis natürlich auch schon bei der Themenselektion sich spiegelt. Man beschäftigte sich daher in der Habsburger Monarchie des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit konstitutionellem Gedankengut, mit Absolutismus und Ständemacht, mit dieser Bipolarität zwischen absoluter Monarchie oder angestrebter absoluter Monarchie und ständischer Opposition, im Zusammenhang mit der auch im 19. Jahrhundert, wie wir ja vielfach gehört haben, noch nachwirkenden Glaubensspaltung, mit dem Themenbereich Reformation und Gegenreformation und schließlich vom Standpunkt einer zum Teil diese beiden Konfessionen verbindenden christlich-abendländischen Gesinnung eben mit den Türken, mit dem Erbfeind der Christenheit, der Auseinandersetzung der Habsburger mit dem Osmanischen Reich. Besonders das letztgenannte Thema ist dabei voll von Klischeevorstellungen, deren Wurzeln bis in religiös motivierte Schriften der Zeitgenossen, das heißt der Zeitgenossen des 16. Jahrhunderts zurückverfolgbar sind. Eine Beschäftigung mit der Auseinandersetzung zwischen den Ständen in Österreich, in Böhmen und im Reich, konnte einerseits partikularistische Gesichtspunkte gegenüber dem herrscherlichen Zentralismus in den Vordergrund stellen, was insbesondere in der Habsburger Monarchie mit der Betonung der sogenannten historischen Individualitäten, also der einzelnen Länder, die haben sich so gern historische Individualitäten genannt, bedeutsam war. Wobei das beste Beispiel natürlich Böhmen ist, weil gerade für die hier zur Diskussion stehende Zeitspanne der Höhepunkt ständischer Macht in Böhmen angesetzt werden kann, so dass man sich mit diesem Thema nur allzu gerne beschäftigte. Aus einer böhmischen Haltung, nicht gegen den Kaiser sozusagen heraus. Parallelen zwischen dem Verfassungskampf im 16. Jahrhundert und der Unterdrückung des böhmischen Staatsrechts im 19. Jahrhundert werden da sehr leicht dann ziehbar, auch wenn sie nicht ausgesprochen werden, ist implizit drin. Gibt allerdings natürlich auch anderes, etwa die monumentale Aktenpublikation. Ich habe, glaube ich, in einem Beitrag zum Referat von Professor Andoschke schon darauf verwiesen, die monumentale Aktenpublikation der böhmischen Landtagsakten in beiden Landessprachen, das heißt also im Deutsch und Tschechisch, gibt auch Zeugnis, aber über diese nicht nationalgeschichtliche, sondern übergreifend, über dieses übergreifende Landesbewusstsein oder auch eine Studie über diesen schon erwähnten Karl von Scherotin von Peter Klomenski. Wichtig zu bemerken ist daran, dass über dieses nationale Element der deutschen und auch auf der anderen Seite der tschechischen Bevölkerung und Historiografie hinausgehend in vielen dieser Arbeiten ein übergreifendes böhmisches Landesbewusstsein, also eine fast im alten ständischen Sinne auf das Land und noch nicht im modernen Sinne auf die Nation, auf den modernen Nationalismus ausgerichtetes Bewusstsein vorherrscht. Nur nebenbei muss angemerkt werden, dass das macht eine der Schwierigkeiten der Diskussion mit den tschechischen Historikern zum Teil heute aus, dass die tschechischen Historiker schon aus sprachlichen Gründen damit ihre Schwierigkeiten haben. Nicht, denn Tschech heißt sowohl Böhmen als auch Tscheche, also sowohl Land als auch Nation. Das ist eine gewisse Schwierigkeit in der Diskussion, die Differenzierung, die es im Deutschen gibt, wenn man vom böhmischen Adel und vom tschechischen Adel spricht. Nicht, das ist tschechischer Adel einer, der sich zur tschechischen Nation im modernen Sinn des 19. Jahrhunderts bekennt und böhmischer Adel etwas Übergreifendes, der deutsche und böhmische Adel, das ist also etwas, was im tschechischen rein aus Sprachgründen schwierig zu differenzieren ist. Aber auch in der Reichspolitik stand neben den Reichstagen, zu denen aus dem 19. Jahrhundert einige grundlegende Studien vorliegen, vor allem territoriale Einzelfragen zur Diskussion. Am wichtigsten davon war sicherlich die sogenannte jülichsche Erbfolgefrage, die auch für den Bruderzwist, der ja ebenfalls nicht zuletzt in Grillparzers großartigen Drama, das schließt so ein bisschen an die Manzoni-Diskussion von vorhin an, nicht? Der Dichter, der in seiner Einfühlsamkeit die Strukturen, er war nebenbei natürlich auch Historiker und hat das auch Aktenmaterial benutzt, nicht? Aber der vieles von dem, was heute die moderne Forschung herausbekommt, sozusagen vorgeahnt hat. Unter der Perspektive der Beschäftigung mit diesem Thema vom Wissenschaftlichen her noch einmal gelesen, nicht? Da geht es einem so wie den Italienern mit Manzoni, nicht etwas, was man in der Schule lesen musste, dann noch einmal zu lesen, merkt man erst, was da an Wissen über die Zeit, an ungeheuerlichem Wissen über die Zeit, an Weisheit vielleicht auch über diese Zeit drinnen steckt. Also diese jülichische Erbfolgefrage hat etwa auch in wissenschaftlichen Publikationen großes Echo gefunden. Kein geringerer als Johann Gustav Treußen, der schon genannte Felix Stieve und Friedrich Meinecke und einige andere noch, haben sich mit dieser Streitfrage und insbesondere mit einer Quelle, dem sogenannten Strahlendorffschen Gutachten, auseinandergesetzt. Ich möchte jetzt nur ein paar Worte zu diesem Strahlendorffschen Gutachten sagen, weil das deutlich macht, welche Funktion die Beschäftigung mit der frühen Neuzeit da jetzt hat in Richtung auf die Modernität des 19. Jahrhunderts und auf die Interpretation des 19. Jahrhunderts. Dieses Gutachten zur jüdischen Erbfolgefrage ist eine Fälschung, die unter dem Namen des katholisch-kaiserlich gesinnten Reichsvizekanzlers Leopold Strahlendorff verbreitet war, die, wie aber heute als erwiesen angesehen werden kann, eine brandenburgische Fälschung ist. Wie sehr diese am Rande der Geschichte, das ist eine kleine Episode, nicht? Am Rande der Geschichte liegende Frage dennoch aktuelle politische Bezüge des 19. Jahrhunderts bekam, soll nur ein Zitat von Felix Stieves Polemik gegen Friedrich Meinecke veranschaulichen. Ich zitiere. Mir sind die von Meinecke angezogenen Deduktionen nicht zugänglich und ich kann mithin nicht feststellen, ob sie in Inhalt und Stil vielleicht noch weitere Stützen für meine Vermutung bieten. Ich trage aber auch keine Neigung, eine solche Untersuchung anzustellen, denn ich lege, wie ich offen gestehe, wenig Gewicht drauf, ob ein Rat oder ein Freund Brandenburgs das Gutachten gefälscht hat. Bedeutung messe ich nur der Tatsache bei, dass der Fälschungsnachweis erbracht ist und dass das sogenannte strahlendorffische Gutachten nicht mehr einer partikularistisch-konfessionellen Geschichtsschreibung dazu dienen kann, Gegensätze in Deutschland zu nähern, deren Beseitigung unbedingt geboten ist, wenn ein lebendiges und festes Gefühl nationaler Zusammengehörigkeit unser ganzes Volk verbinden soll. Da haben Sie es also in dieser kurzen Polemik drinnen, aus welchem Blickwinkel er sich mit dieser Frage des frühen 17. Jahrhunderts in diesem Falle beschäftigt. Die konfessionelle Auseinandersetzung des Zeitraumes nach 1555 stehen also nicht mehr im Zeichen großer Entwicklungen, sondern des Kleinkampfes um Positionen im Reich. Symptomatisch dafür sind etwa der Magdeburger Sessionsstreit, zu dem aus dem 19. Jahrhundert auch heute noch gültige Arbeiten von Hans Förster und Max Lossen vorliegen, der Kölnische Krieg, über den wieder Lossen und Stieve in eine Polemik gerieten, oder der Straßburger Kapitelstreit, der wieder Lossen und Meister beschäftigt hat. Also Sie sehen, eine Reihe von kleinen Fragen, die Frage konfessioneller Zugehörigkeit eines kleinen Territoriums zu der einen oder zu der anderen der beiden konfessionellen Gruppen. Ein Thema, das, und jetzt komme ich zu dem zweiten Punkt eigentlich, von dem ich gesprochen habe, nämlich zu den Mythos der Türken und der osmanischen Expansion. Ein Thema, das die Literatur des 19. Jahrhunderts im Zusammenhang mit der Habsburger Monarchie sehr beschäftigte, wird, und das ist sicherlich mehr sein Zufall, vor allem an der Zeit nach 1618 aufgearbeitet. Also von diesen beiden Referatthemen von Nimsbach eher im zweiten Referatsthema sozusagen, in dem das in der Liste angegeben ist. Sodass also hier über diesen zeitlichen Rahmen, den ich mir ursprünglich gesteckt habe, hinausgegriffen werden soll, um den Stellenwert der Türkenfrage in dieser Zeit klarzumachen. Zwar haben sich Historiker wie etwa Eduard von Wertheim auch mit dem Türkenkrieg Maximilians II. 1564-65 oder Alfred Löbel und Johann Loser, der schon erwähnte, mit dem sogenannten Langen Türkenkrieg Rudolfs II. 1592-1606 beschäftigt. Und es gibt auch eine Reihe von interessanten allgemeineren Studien über Türkengräuel und Türkenfurcht. So ist doch dieser Zeitraum, in dem das christliche Abendland, wie das in der Literatur fast immer heißt, was immer das auch bedeuten mag für den Einzelnen, in der Defensive gewesen ist, weniger berücksichtigt worden als die große Zeit des Triumphes nach 1683, nach der zweiten Wiener Türkenbelagerung und der sogenannten Eroberung oder Rückeroberung Ungarns durch die Habsburger, ich würde das die habsburgische Expansion auf dem Balkan schlichtweg nennen. Hier vor allem hatte man endlich wieder seine Helden, die man natürlich in dieser Zeit der Defensive nicht hatte. Vor allem natürlich den großen Türkensieger Prinz Eugen, der, zitiere, Ungarn aus der Hand des Erbfeindes der Christenheit befreien konnte. Heute wissen wir, wie sehr zu diesem Umschwung der Machtverhältnisse auf dem Balkan auch die inneren Strukturen beigetragen haben, nicht nur das zweifellos große Talent des Savoyers. Der Wandel der politischen Strukturen in der Habsburger Monarchie seit 1648, vor allem seit dem Dreißigjährigen Krieg, der Ausbau des konfessionellen Absolutismus, die Aufstellung eines stehenden Heeres und der Aufbau einer leistungsfähigen Bürokratie, der es gelingen konnte, die Ressourcen der Länder besser zu erfassen, trugen in diesem Sinne, auch das eine Form von Modernisierung natürlich nicht, trugen in diesem Sinne sicherlich ebenso zur Eroberung Ungarns bei wie die Siege des Prinzen Eugen, dem ich als Feldherrn ja gar nicht seine großartige, geniale Strategie absprechen möchte. Wenn oftmals die Idee vertreten wurde, dass es erst die großartige Feldherrngestalt des Savoyers war, die ein Vordringen der Habsburg auf den Balkan ermöglichte, so ist dem auch entgegenzuhalten, dass die Veränderung der Strukturen sowohl der habsburgischen als auch der osmanischen Monarchie sicherlich Voraussetzungen geschaffen haben, ohne die auch der tüchtigste Feldherr natürlich keine Erfolge erzielen kann. Während das Osmanische Reich, das noch im 16. Jahrhundert auf dem Höhepunkt seiner Macht stand, zunehmend verfiel, stärkte der Absolutismus die militärische Kraft der Habsburger Monarchie bedeutend. Im Osmanischen Reich kam es zu einer zunehmenden Auflösung der Sozialstruktur, die die Blüte des Reiches getragen hatte. Darf ich vielleicht in Parenthese, das ist ein Thema, mit dem sich doch wenige, glaube ich, hier beschäftigt haben, kurz diese Sozialstruktur erklären. Auf der einen Seite sind es die Lehnsträger, also das, was etwa vergleichbar wäre mit unserer Aristokratie, mit unserem Adel, die Sipahis, die eine Kavallerietruppe darstellen in dieser ursprünglichen Form nomadischen Kämpfens zu Pferd. Im Gegensatz zur Habsburger Monarchie oder auch im Gegensatz natürlich zum Westen Europas ist diese Gruppe, wenn man jetzt das Wort Adel dafür verwendet, ergeben sich falsche Assoziationen, aber dieser Adel sozusagen, dieser altosmanische Adel, nicht erblich geworden. Das heißt, diese Lehen werden nach Tüchtigkeit vergeben, bis hinein ins 17. Jahrhundert. Also ein nicht tüchtiger Sohn eines Vaters bekommt das Lehen nicht. Alles beginnt, der Verfall beginnt mit der Erblichkeit, nicht? Im Augenblick, wo also dann der Sohn automatisch das Lehen, und das beginnt schon im späten 16. Jahrhundert, in Einzelfällen das Lehen des Vaters übernimmt, in dem Augenblick ist es natürlich auch mit dem Auswahlkriterium Tüchtigkeit vorbei. Ähnliches gilt für die zweite Klasse, die den osmanischen Staat trägt, die sogenannte Defshirme-Klasse. Die Defshirme-Klasse entsteht durch die sogenannte Knabenlese. Das heißt, einen Zins, den die Balkanbevölkerung, die christliche Balkanbevölkerung, in Form von Kindern gezahlt hat. Es kommen also osmanische Funktionäre in die Dörfer des Balkans und suchen sich dort die klügsten, vielversprechendsten, stärksten, sozusagen jetzt biologistisch gesprochen, die fittesten, nicht? Das war nur auf der fittesten, die besten Kinder aus dieser Balkanbevölkerung heraus, so zwischen 8 und 12, die Knaben zwischen 8 und 12, die an den Hof nach Istanbul gebracht werden und dort im Sinne des Islam zu fanatischen Kämpfern erzogen werden, zunächst und ursprünglich für das Militär, für die Janitscharen, für die Fußtruppen, die es nicht gab im ursprünglichen osmanischen Nomadenreich des Anfangs. Daneben hat diese Defshirme-Klasse, die zwei Ziele hat. Einerseits schafft man sich damit von Seiten des Sultans eine völlig von ihm komplett abhängige Klasse, sind Sklaven des Sultans, nicht? Kultsystem heißt das auch, Sklaven des Sultans, die hier Leben und Tod dem Sultan ergeben sind, und gleichzeitig beraubt man die Balkanbevölkerung ihrer potenziellen Führer in einem Widerstand gegen das Osmanische Reich. Das ist eine ganz genialische Doppelstrategie. Aus dieser Defshirme-Klasse kommen zunächst einmal die Janitscharen, also die Fußtruppen, aber auch die Bürokratie. Das heißt, man kann aus dieser Defshirme-Klasse zum Großvezier aufsteigen. Aber zum Großvezier wie? Nämlich dem Sultan voll ergeben auf Leben und Tod. Siehe Kara Mustafa. Kara Mustafa wird 1683 in Wien besiegt oder erscheitert. Er flieht nach Belgrad und dort kommen die beiden feinen Herren mit dem langen Strick, nicht den die Europäer so dumm als seidene Schnur bezeichnen, und erwürgen ihn. Das ist nämlich die klassische Art, einen Großvezier umzubringen, so wie der Adel bei uns das Privileg hatte, geköpft zu werden. Nicht? So hat er das Privileg, erwürgt zu werden. Das heißt, er ist also voll und ganz ausgeliefert dem Sultan. Etwas, was ja in der Absolutismusdiskussion in Europa dann auch eine gewisse Rolle gespielt hat. Nicht? Das Vorbild des osmanischen Staates für die Absolutismusdiskussion. Sturmberg hat das ja herausgegeben. Also dieses ursprüngliche System, das bis ins 16. Jahrhundert hinein sehr gut funktioniert hatte, verfällt nun. Die Lehen der Sipahis werden erblich und konnten daher also auch durch Untüchtige innen gehabt werden. Und die Defchemet-Klasse verfiel ebenfalls zunehmend. Nicht zuletzt dadurch, dass man die ursprüngliche Idee der Rekrutierung dieser Eliten aus der Balkanbevölkerung mehr und mehr aufgab. Auch da beginnt es wieder mit der Erblichkeit. Janitscharen dürfen heiraten, haben Kinder, versuchen daher ihre Kinder wieder als Janitscharen unterzubringen, nicht? Sozusagen auch eine Erblichkeit bei den Janitscharen tritt ein, was nicht immer natürlich klarerweise nur die Tüchtigsten sind. All das zusammen mit der mangelnden Bereitschaft, Innovationen anzunehmen, technische Innovationen anzunehmen, kapitalistische Innovationen anzunehmen. Europa ist ja in dieser Zeit frühkapitalistische Elemente in der frühen Neuzeit. Auch die Tatsache, dass die Handelswege von der Levante nach Westeuropa sich verlagern. Also alles Gründe, die Moderne im christlichen Abendland, nicht in Westeuropa, ja mitbedingen, nämlich jetzt diese Moderne im Sinne der frühen Neuzeit. Alles das passiert im Osmanischen Reich nicht und führt dazu, dass dieses Reich absteigt im 17. Jahrhundert. Auf der anderen Seite, der durchgesetzte Absolutismus des Kaisers, die Schaffung der stehenden Armee, der funktionstüchtigeren Bürokratie, die Steigerung der Einkünfte durch merkantilistische Wirtschaftspolitik, alles das führt zu einer Machtsteigerung des Kaisers verglichen mit dem 16. Jahrhundert, in dem er den Osmanen gegenüber in der völligen Defensive gewesen ist. Das sind also die strukturellen Voraussetzungen, die jenen problematischen Begriff des Aufstiegs Österreich zur Großmacht, bis vor kurzem noch in den Schulbüchern, ein Kapitel der österreichischen Geschichte, dessen Exekutor dann eben der Prinz Eugen werden sollte, bedingen. Diese auch in den Studien über das späte 16. Jahrhundert enthaltenen und dann im Zusammenhang mit der Barockzeit intensiver ausgebauten und massiver vorgebrachten Beurteilungen des Osmanischen Reiches und vor allem die Vorurteilsstrukturen, die herrschen, sind in einem weiteren Rahmen in die Zentrierung des Geschichtsverständnisses auf das christliche Abendland einzuordnen. Ein Geschichtsbild, das Schulbücher und Medien, oft genug auch die Geschichtsschreibung selbst, direkt oder manchmal auch subtil versteckt oder zu wenig bewusst gemacht im 19. Jahrhundert, oft genug auch noch bis in die Gegenwart hinein tradiert. Wenn ich eine ketzerische Bemerkung in Parenthese anmerken darf, ich glaube, einer der Hauptgründe ist der Topoi von der Gefahr aus dem Osten, der sich so schön in die politische Situation der Gegenwart einordnen lässt. Nicht? Die Gefahr kommt aus dem Osten, was einst die Osmanen waren, das ist eben heute der Kommunismus, da gibt es gewisse Denktraditionen, würde ich meinen, Klammer geschlossen. Die Grundlagen dieser Bewertung der Siege des Kampfes gegen die Osmanen stammt, wie ich das ebenfalls provokant vor einigen Jahren genannt habe, aus dem Gruselkabinett der Geschichte. Im Kampf gegen die Ungläubigen, gegen die Türkenhunde, gegen die Erbfeinde christlichen Namens triumphieren Kaiser und Kirche, triumphiert Absolutismus der Macht und Absolutismus der Idee. Die Aussagen der Historiographie des 19. Jahrhunderts stehen dabei in einer weit zurückreichenden Tradition. Und insofern handelt es sich um einen Mythos, auch der hier tradiert wird. Man muss sich nur die vielen Kunstwerke der Barockzeit vor Augen halten, die Leopold I. oder dann auch Joseph I. oder auch Karl VI. Und natürlich den Prinzen Eugen zeigen. Ist es wirklich nur ein Zufall, dass die Zeitgenossen sowohl den Prinzen selbst als auch die Kaiser, denen er diente, immer wieder im Triumph über Feinde reitend darstellen, dass diese Feinde immer nur Türken sind? Warum nicht einmal Franzosen oder Bayern? Denn Eugen hat ja schließlich die Franzosen und die Bayern ebenso besiegt. Einfach nur, weil die Türken pittoresker sind mit ihrem Turban oder der anderen oder dieser Haarlocke, nicht, oder andere optische Effekte willen das sicherlich doch nicht. Das Bild der Osmanen in der frühen Neuzeit und ihre Interpretation durch die Zeitgenossen sowie auch das Nachwirken dieser Vorstellungen in der späteren Historiographie prägen auch das Bild der Historiker des 19. Jahrhunderts deutlich mit. Für die Menschen des 16. Jahrhunderts ist das Osmanische Reich, das ja für die Habsburger Monarchie seit 1526 zum aktuellen Problem wird, ist das Osmanische Reich und seine Expansionskraft nicht ein säkularer Faktor der Realpolitik, sondern er ist eine Strafe Gottes. Wir haben darüber schon gesprochen, nicht über die Strafe Gottes in einem anderen Zusammenhang, als es so schön blitzte dann. Die Strafe Gottes für die Sünden der Menschen, dieses reale Verhältnis zwischen zwei Staaten wird theologisch interpretiert und umgedeutet. Luther sah in den Türken den Antichrist. Diese göttliche Strafe kann nur bekämpft werden durch Buße, durch Besserung, durch Einkehr. Es ist keine weltliche Gefahr, die kriegerisch gemeistert werden muss. Gerade durch Luther wird diese Stellungnahme auch in ihrer Unausgewogenheit sehr deutlich. Nicht der Reformator weigert sich ja zunächst einmal sogar den Türkenkampf zu predigen und erst unter der weitreichenden Wirkung der ersten Wiener Türkenbelagerung 1529, als sozusagen diese Türken plötzlich im Zentrum Europas, in Zentraleuropa stehen, mäßigt er diese Idee des sich leidenden Ergebens und das führt zu einer Wandlung der Vorstellungen. Luthers doch bleibt in der gesamten protestantischen, die da von der katholischen weitgehend übernommen wird, in diesem Falle in der gesamten protestantischen Beurteilung der Türkengefahr diese Ambivalenz des Standpunktes letztlich. Die starke religiöse Stilisierung in den Flugschriften, die von den Feindklischees geprägt ist, führt zu einer Verteufelung des Osmanischen Reiches unter Türken, die dann eben der Erbfeind christlichen Namens, der abgesagte Feind der Christenheit und was es sonst noch an schönen Namen gibt, der Türkenhund, werden, die nichts anderes tun als morden und schänden und kleine Kinder fallen umbringen. Nicht, das ist etwas, was emotional sehr anspricht, nicht kleine Kinder, die in der Mitte auseinander gehackt werden oder auf Zäune gespießt werden. Das findet man also als Topos sehr häufig. Kommt zum Teil aus biblischen, betlemitischen Kinderwort, Vater der 10.000, aus biblischen. Warum war man im 16. Jahrhundert an einer solchen Verteufelung dieses Gegners besonders interessiert? Einerseits hat das Osmanische Reich trotz dieser Lehnsträger, dieser Sipahis, keine Grundherrschaft im mitteleuropäischen Sinne gehabt. Und zumindest prinzipiell und vor allem in seiner Blütezeit im 16. Jahrhundert hat dieses Osmanische Reich religiöse Toleranz geübt. Die Christen, sonst wäre der Balkan ja heute total mohammedanisch, nicht? Und nicht griechisch-orthodox oder katholisch, je nach Teil. Auch die jüdische Bevölkerung hat dort zumindest diese Zeit überlebt. Spätere Zeiten ja dann nicht, aber diese Zeit überlebt. Das heißt, eine prinzipielle, das heißt nicht, dass es nicht so etwas wie gelegentliche Ausschreitungen, Pogrome gegen Christen oder gegen Juden auch gegeben hat, aber eine prinzipielle religiöse Toleranz herrscht dort, die natürlich in der Habsburger Monarchie und im Reich, wie wir wissen, nicht herrscht. Und auch auf der anderen Seite die Reaktion der Habsburger auf dieses Osmanische Reich, vor allem mit der Einrichtung einer Militärgrenze, die frei von Grundherrschaft ist. Dort ist also ein freies Bauerntum, im Gegensatz zu dem übrigen Reich, erhalten. Diese Alternativmodelle sozusagen zeigen auch die Gefahr des Herrschaftssystems, eine Alternative zum Herrschaftssystem Mitteleuropas auf. Das ist ein Gesichtspunkt. Ein anderer Gesichtspunkt ist, dass die Geldzahlungen der Stände, also der Adeligen, die natürlich überwälzt werden dann auf ihre Bauern, der Reichsstände und auch der Landstände an den Kaiser motiviert werden müssen. Durch Propaganda konnte der Kaiser durch eine starke Übertreibung der Gefahr häufig auch zu einer unifizierenden Wirkung zu gelangen versuchen, durch die auch nicht zuletzt sehr lange der religiöse Gegensatz überwunden werden konnte. Es ist ja kein Zufall, würde ich meinen, dass der 30-jährige Krieg, die Latenzphase, die Vorbereitungsphase des 30-jährigen Krieges, letztlich 1608 beginnt mit dem Reichstag zu Regensburg, wo die beiden beiden Religionsparteien, nicht, also um das modern auszudrücken, lange Zeit diese beiden Konfessionen in einem Art Reichspatriotismus zusammengeführt hat. Kaum bricht das auseinander, beginnt eine, zusammen mit anderen Motiven, das ist, will ich jetzt gar nicht glauben, dass das ausschließliche Motiv ist, bricht das auseinander und es kommt zu einer Polarisierung der Meinungen, Liga, Union und alles das, was dann sozusagen als eine Art Einbahnstraße in Richtung auf den 30-jährigen Krieg hinführt. Also diese Propaganda war in vieler Hinsicht notwendig zur Unifizierung auch dieser Stände, dieser ständischen Öffentlichkeit. Man hat die ständische Öffentlichkeit damit mit der Ernsthaftigkeit der Situation vertraut zu machen versucht. Es gibt zum Beispiel kuriose Beispiele, dass in den Reichstagsausschreibungen von der Propaganda des Hofes und der Hof Rudolfs II. Im Speziellen in dieser Zeit des Landes Türkenkrieges ist sehr reich daran, bombastisch gefeiert werden. Nicht? Da sieht man, wie das instrumentalisiert und eingesetzt wird. Die religiöse Umdeutung also, zusammen mit dem Nutzen, die diese religiöse Umdeutung für die Solidarisierung der Stände gehabt hat, des Bildes der Osmanen, und die damit Hand in Hand gehende feindliche Bildung in der frühen Neuzeit, haben eine starke Kontinuität in der Geschichtsschreibung gefunden und sind eben, wie ich sage, zum Teil auch heute noch vorherrschend. Durchgehend findet sich in der Literatur des 19. Jahrhunderts dieses, wie wir gesehen haben, stark von religiösen Vorteilen bestimmte Bild des grausamen Erbfeindes aller Christenheit, dessen Kriegsführung brutal und grausam ist, während die der sogenannten christlichen Truppen geflissentlich verschwiegen wird. Nicht? Man blendet das einfach aus, wie die Krieg führen. Gelegentliche Entgleisungen ja schon aus dem 17. Jahrhundert, wenn man etwa, viele werden das vielleicht kennen, ein oft gezeigtes Bild in der letzten Zeit in Ausstellungen bei der Eroberung von Pest, also von einem Teil von Budapest, 1686 haben die christlichen Truppen die Stadt geplündert und Menschen in großer Menge massakriert, vor allem Juden massakriert, kommt zu einer Art Pogrom mit verdächtigten Juden der Zusammenarbeit mit diesen osmanischen Autoritäten. Und auf einem Bild wird dargestellt, nicht wie man denen als Leiche bei lebendigem Leib aufschlitzt und die Frauen vergewaltigt und ähnliche Feindlichkeiten ausübt. Ein einmaliges und ausnahmsweise Zeigen einer Realität auch der sogenannten christlichen Krise. Wie gesagt, Kontinuitäten sind weit über das 19. Jahrhundert hinein bis in unsere Zeit durchaus zu zeigen. In dieser Beurteilung der Auseinandersetzung mit den Osmanen, ebenso wie in der Auseinandersetzung mit der Gegenreformation und der Ausbildung des konfessionellen Absolutismus in der Habsburger Monarchie, sehen viele Historiker einen entscheidenden Punkt in der Geschichte der Donaumonarchie, eine entscheidende Zeit der Durchsetzung des Gesamtstaates oder der Gesamtstaatsidee. Auch die um eine Gesamtstaatsgeschichtsschreibung bemühte Historiografie des 19. Jahrhunderts zeigt hier Defekte, deren Wurzeln hier abschließend aufgezeigt werden sollen. Betrachten wir also die Historiografie und insbesondere die Sonderstellung der Historiker der Habsburger Monarchie, die im Zwiespalt des Nationalitätenkonfliktes ebenso standen wie in der Gespaltenheit zwischen Gesamtstaatsidee und dem Schielen ins Reich, stellen wir die Hauptrichtung der österreichischen Historiografie, die sich um das Institut für österreichische Geschichtsforschung gruppiert, dabei in den Mittelpunkt. Kommen wir jetzt zum dritten der angedeuteten Punkte zu der Modernisierung der österreichischen Historiografie. Wenn man die Entwicklung der Historiografie der ersten Hälfte des 19. Jahrhunderts betrachtet, so war die Habsburger Monarchie verglichen mit dem, was wir über Deutschland gehört haben, hoffnungslos rückständig. Während sich in Deutschland die Romantik gepaart mit starkem Nationalismus durchsetzte, Geschichtswissenschaft zweifellos befruchtend zu wirken imstande war, während Ranke und sein Umkreis schon einen ersten Höhepunkt der deutschsprachigen Historiografie markierten, wurde von den amtlich bestallten Historikern der Universitäten der Habsburger Monarchie KK approbierte Lehrbücher vorgelesen. Nicht nach Forschen ausgerichtet, sondern rein Lehrbücher vorgelesen, wurde als ein unkritisches, ein patriotisch-dynastisches, gesamtösterreichisches Geschichtsbild bis eine Art von Geschichtsklitterung tradiert. Doch neben diesem offiziellen Geschichtsbetrieb der Universitäten müssen, da ist das, was Hammerstein gestern sagte, für Österreich etwas anders, müssen wir noch zwei andere Ansätze sehen, die später in dem, was man häufig so euphorisch die kopernikanische Wende der österreichischen Historiografie des 19. Jahrhunderts, nämlich die Gründung des Instituts für österreichische Geschichtsforschung nannte, wichtig werden sollten. Mit der Rezeption durch die Romantik, durch verschiedene Völker der Habsburger Monarchie, bildeten sich Philologen, Historiker der einzelnen nationalen Gruppen dieses Staates heraus, vorwiegend in Bibliotheken, interessanterweise eben nicht an den Universitäten, also das ist eben im Widerspruch zu dem, was man Grundkonzepte, die Vorboten späterer politisch umsetzbarer nationaler Bestrebungen werden sollten. Das ist eine Art von fast noch Proto-Nationalismus. Andererseits fanden sich dabei ebenfalls alte, ins 18. Jahrhundert zurückreichende Traditionen fortsetzend, in Klöstern vor allem, Klosterarchiven, Klosterbibliotheken, Männer, die mit großem antiquarischen Interesse Quellen zu publizieren begannen, dabei die Schwierigkeiten der Lesung und Datierung mittelalterlicher, aber auch frühneuzeitlicher Quellen entdeckten. Wie wir sehen werden, polarisiert sich dann stark im Mittelalter oder konzentriert sich dann sehr stark auf das Mittelalter. Schon Metternich hatte die Gefahr des Nationalismus als einer zentrifugalen Kraft im Vielvölkerstaat gesehen und auch den Staatsmännern des Neoabsolutismus war diese Gefahr durchaus bewusst. Eines der Mittel zur Förderung des Gesamtstaatsgedankens sahen sie in der Ausbildung von Historikern verschiedensten Nationalitäten in einer Schule, die ihnen gleichzeitig auch die Fertigkeiten zum Studium der Quellen vermitteln sollte. Der Ansatz kommt interessanterweise von einem ganz reaktionären Mann, dem reaktionären Historiker und Unterstaatssekretär im Unterrichtsministerium, auch das Wandstadt zitiert, Josef Alexander Freiherr von Helfert. Er hat in seiner programmatischen Schrift mit dem Titel über Nationalgeschichte und den gegenwärtigen Stand ihrer Pflege die Grundidee einer solchen Schule entwickelt. Ein Gedanke, der bei Minister Leodor Hohenstein, auch seinen Namen haben sie dort, dem Unterrichtsminister auf fruchtbaren Boden fiel, der eine große Reform des Schul- und Universitätswesens durchgeführt hat, auf fruchtbaren Boden fiel und zunächst zur Berufung des Tiroler Benediktinerpaters und historischen Autodidakten Albert Jäger nach Wien führte, der hier, noch ehe die offizielle Institutionalisierung erfolgte, eine Schule zu bilden begann. Diese Schule wurde unter dem Namen Institut für österreichische Geschichtsforschung am 20. Oktober 1854 vom Kaiser approbiert. Der Zweck des Instituts wurde in den ersten Statuten klar umrissen, ich zitiere. Ihr Zweck ist die Heranbildung junger Männer, nicht auch da wieder natürlich klarerweise die jungen Männer, zur tieferen Erforschung der österreichischen Geschichte durch Anleitung zum Verständnis und zur Benutzung der Quellen. Die Schule hat demnach eine zweifache Aufgabe. Sie hat junge Männer A. bekannt zu machen mit dem gelehrten Material, mit den archivalischen und bibliothekarischen Quellen und mit den notwendigen Hilfswissenschaften zum Verständnis derselben und B. sie hat ferner bekannt zu machen mit den Grundsätzen und der Methode der wissenschaftlichen Geschichtsforschung und dadurch anzuleiten, selbst diese Bahn zu verfolgen und auf ihr neue Resultate zu gewinnen. Also die Modernisierung durch Forschung. Durch Forschung, die vor allem auf Hilfswissenschaften ausgerichtet ist. Auch das schließt sich an das, was Wandoschka in seinem Referat sagte, Mabillot, alle die Auseinandersetzung, die aus Frankreich auch natürlich vielfach wiederkommen. Als Fächer, die diesem Zweck dienen sollten, werden dann neben der österreichischen Geschichte, die hat natürlich einen zentralen Stellenwert, das Gesamtstaatsgeschichte und der Altertumskunde, Sprachen und eben der klassische Kanon der Hilfswissenschaften, Chronologie, historische Geografie, Numismatik, Heraldik, Diplomatik, Quellenkunde, also alle diese Hilfswissenschaften, die wir, also sofern wir Historiker sind, studieren mussten in irgendeiner Weise, und dann auch die später so zentrale Paläographie, die damals noch hieß, Lesen und Entziffern der Urkunden aus und Urkunden und Handschriften aus verschiedenen Jahrhunderten, nicht? Also das ist noch das ganz praktische Handwerkliche, ist da sehr stark. Daneben tauchen also auch Kunstgeschichte unter den wünschenswerten Schulen auf, aber das möchte ich nicht näher. Schon die erste Generation, auch heute noch spielt die Zuordnung zu einem bestimmten Ausbildungskurs des Instituts eine gewisse Rolle unter den Mitgliedern des Instituts für österreichische Geschichtsforschung, das war schon zu bestätigen. Die erste Generation, sozusagen der erste Kurs der Absolventen des Instituts, hatte bedeutende Namen aufzuweisen. Franz Krones, von dem eine solche große Gesamtgeschichte Österreichs stammt, etwa Otto Karl Lorenz, auch von dem war schon die Rede, dessen Bekanntschaft mit Theodor Sickel, ich habe auch diesen Namen hier aufgeschrieben, der sich als französischer Stipendiat im Staatsarchiv in Wien aufhielt, zu einer erneuten Wende in der Geschichte des Instituts für österreichische Geschichtsforschung und damit auch der österreichischen Historiografie. Österreichisch heißt in diesem Fall, ist verknappend für die Habsburger Monarchie gemeint. Ja, also das möchte ich hier so zur Sprache, vereinfachen der Sprache sozusagen, für die österreichische Geschichtsforschung führen sollte. Sickel hatte manches von den Kenntnissen der französischen École de Chartres mitgenommen, das er nun zunächst in einer Art Nachhilfeunterricht an Otto Karl Lorenz und später in einer Vorlesung am Institut für österreichische Geschichtsforschung Wirtschaftsforschung 1856 den, wie man das damals so schön nannte, Zöglingen dieses Instituts, aber auch dem Institutsforscher und Autodidakten, der saß also in der Vorlesung dieses jungen Studenten, Albert Jäger vermittelte. Bald wurde der Protestant Sickli ans Institut berufen, während der österreichischen Konfederationszeit notabene, also in einer Zeit, in der die Protestanten ja nicht gerade gleichgestellt waren in ihren staatlichen Rechten mit den Katholiken. Und seine Tätigkeit gab dem Institut für österreichische Geschichtsforschung einen unverwechselbaren Charakter, den es im Wesentlichen bis heute behalten hat, der allerdings, und das ist ein ganz wesentlicher, wie ich meine, Defekt jetzt dieser historiografischen Entwicklung im Hinblick auf unsere Thematik, der von den gesamtstaatlichen pro-österreichischen oder pro-Habsburger Monarchie-Historiografie wegführte und mit der Konzentration auf früh- und hochmittelalterliche Geschichte und im Rahmen dieser wieder auf diese Hilfswissenschaften, auf diese schon genannten, zu einer wissenschaftsgeschichtlich zwar fortschrittlichen Position führte, aber natürlich auch dazu führte, dass sich diese Elite, nicht mal, dass die elitisch Elite-Kasernen der Historiker genannt, das ist jetzt die österreichische Geschichtsforschung, dass also die Elite der österreichischen Historiker, aus eigener Definition natürlich auch zum Teil Elite der österreichischen Historiker, nur wenig mit der Geschichte der Modernen, fast schon für einen Medievisten zeitgenössischen Geschichte wie der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts oder dem 17. Jahrhundert, also mit der Etat Moderna beschäftigt hat. Nicht? Das ist ein ganz wesentlicher Defekt, wie ich meine, der österreichischen Historiker. Wobei ja, wie ich glaube ich gezeigt habe, wesentliche Ansätze für die Ausdifferenzierung auf einer österreichischen Staatlichkeit in dieser Zeit gelegen sind. Hier sind also Versäumnisse der österreichischen Historiografie des 19. Jahrhunderts zu sehen, die bis heute ihre Nachwirkungen haben. Dazu kommt, dass in der politischen Situation der Habsburger Monarchie, vor allem im Nationalitätenkonflikt in Böhmen und in der Auseinandersetzung um das böhmische Staatsrecht, die historische Aufarbeitung der Feindbilder im Inneren auch nicht bewältigt wurde. Trotz aller übergreifend böhmischen Interessen stehen sich dennoch schroff die tschechischen und die deutschen Historiker gegenüber, nicht zu reden von der Sonderentwicklung Ungarns, die nach 1867 ja auch staatsrechtlich etabliert war mit der Gründung der Doppelmonarchie mit den beiden Zentren Wien. Seit der 1882 erfolgten Trennung der Prager Hochschule in einen tschechischen und in einen deutschen Teil, war dieser Gegensatz zwischen deutschen Historikern und tschechischen Historikern auch institutionell verfestigt. Innerhalb der Historiografie der Habsburger Monarchie waren also auch verschiedene Haltungen zum Nationalitätenproblem, gerade im Zusammenhang mit der Vorgeschichte der für die Tschechen dramatischen Ereignisse des Weißen Berges, des Bieler Horror von 1620, ein Hindernisgrund für die Entstehung einer gesamtstaatlich orientierten Geschichtsschreibung, eines gesamtstaatlich orientierten Geschichtsbildes. Eine besondere Position in diesem Zusammenhang nimmt das übernational eingestellte Historiker Anton Kindele, den ich am Anfang auch schon erwähnt habe, ein und sein eher tragisches Schicksal. Kindele setzte sich als Österreicher mit tschechischen Sympathien, wie das Richard Plaschka bezeichnet hat, im Nationalitätenkonflikt für die Tschechen ein, also für die Gegenpartei sozusagen, nicht, wenn man es jetzt rein nationalitätenpolitisch sieht. Also allerdings dann bei der 1882 erfolgten Teilung der Prager Universität in einen tschechischen und einen deutschen Teil für die deutsche Universität sich entschied, warf man ihm natürlich von deutscher Seite das vor und er stand also irgendwo zwischen den Fronten. Ich sehe das ein sehr positives Beispiel eben eines übergreifenden, die alten nationalen, vor allem für unsere Zeit, nicht die alten nationalen Gegensätze ausgleichendes und überbauendes, auf einer höheren Ebene überbauendes Beispiel. Ein anderes positives Beispiel der Überwindung ihres eigenen nationalen Standpunktes in mancher Hinsicht auch wäre, der auch von Brandoschke genannte Alfons Huber, der in seinem relativ späten Alter schon eine Geschichte Österreichs schrieb und dazu ungarisch und, wie ich glaube, mich erinnern zu können, auch tschechisch noch frisch lernte, nicht, um eben die Hauptsprachen dieser Monarchie zu können und einen ausgewogeneren Standpunkt zu haben. Daneben sind auch natürlich die entstehenden Gegensätze zwischen kleindeutscher und großdeutscher politischer Haltung in der österreichischen Historiografie vertreten haben, Rückwirkungen auf die Beschäftigung auch mit der frühen Neuzeit, nicht neben deutschen nationalen Geschichtsschreibern wie etwa Losert oder, um noch radikaler zu sein, Hans von Zwillinghoff-Südenhorst, steht dann pro-österreichische Historiker, wie etwa der schon genannte Albert Jäger natürlich oder Josef Hirn. Vielleicht ist es nur allzu charakteristisch für die Situation der Innenpolitik Österreichs nach 1867, dass diese pro-österreichischen Historiker alle der klerikalen, katholischen Partei nahestehen. Albert Jäger war sogar ein nicht ganz unbedeutender klerikal-ultramontaner Abgeordneter. Während der Liberalismus, der damals moderne und auch regierende Liberalismus, engste Beziehungen zu deutsch-zentralistischen und manchmal auch schon zu deutsch-nationalen Gedankengut hatte und sich damit politisch und kulturell eine Reihe von Möglichkeiten verschlossen hat. Kluge Liberale wie der alte 48er Adolf Bischof haben ja schon frühzeitig föderalistische Modelle auch für diesen Liberalismus vorgeschlagen. Gerade in der Behandlung einer Epoche, die unter dem Zeichen des Fortschreitens der Gegenreformation stand, also des Fortschreitens in jener Katholizität, die dann für Österreich so prägend wurde und ist auch in vielen Dingen heute noch, polarisieren sich hier die Gegensätze, wobei es niemals zu einer positiven Wertung dieser gerade im späten 16. Jahrhundert deutlich sichtbaren Herausentwicklung Österreichs aus dem Reich gekommen ist. Weil damit gleichzeitig ja auch eine Katholisierung und die Durchsetzung der absolutistischen Kirche zur Diskussion stand. Und so dass alle Liberalen und damit vom damaligen Standpunkt aus progressiven Historiker damit sofort verschreckt waren. Nicht, damit wollte man nichts zu tun haben, das positiv bewerten zu müssen. So blieb dieser Defekt der österreichischen Historiografie sehr lange erhalten. In der Weise nämlich, dass man sich niemals positiv mit einer supranationalen Staatsidee, mit einer Überwindung dieses Nationalismus, der so positiv für die erste und zweite Jahrhunderthälfte und auch für die beiden Nationalstaaten, Deutschland und Italien sicherlich war, der so negativ eben für diese Habsburg-Monarchie gewesen ist, niemals mit einer supranationalen Gesamtstaatsidee auseinandergesetzt hat, ohne nicht gleichzeitig in eine extreme katholische Haltung und in eine völlig unkritische Stellung zur habsburgischen Dynastie zu verfallen. Indem nach 1918 im Wesentlichen, wenn es auch drei Minoritäten, Slowenen, Kroaten und Ungarn einschließt, aber doch im Wesentlichen deutschsprachigen Österreich, in diesem Österreich nach 1918 machte und macht sich vor allem in einer deutsch-zentralistischen, was nicht zu verwechseln ist mit einer deutsch-nationalen, einer deutsch-zentralistischen historiografischen Tradition dieser Defekt noch immer bemerkbar, die zu einer deutlichen Provinzialisierung auch der österreichischen Geschichte, gleichsam zu einer Auflösung in einer Art Landeskunde geführt hat. Dass dies gerade für die so stark internationalistische in jeder Hinsicht, was Politik, supranationale konfessionelle Entwicklung und europäisch übergreifende Kultur, auch Manierismus, Barock etwa, anlangt, was das gerade für die so international ausgerichtete frühe Neuzeit bedeutet und dass es die besonders stark trifft, ist natürlich betrüblich und eine Überwindung des deutsch-zentralistisch-lokalhistorischen Erbes der Historiographie des 19. Jahrhunderts und die Aufnahme positiver Paradigmata, etwa in der Art Kindelis oder Alfons Hubers, wäre dieser Desiderat auch in der Rückbesinnung der österreichischen Historiographie unserer Moderne auf die Moderne des 19. Ich würde mal, um einen Maßstab dafür zu gewinnen, dass ich wollte das schon mal fragen, als Herr Mulak sprach von der Entwicklung, die eben eindeutig in Deutschland ist, in der Historiografie zugunsten Preußens verläuft, hatte ich schon damals mal fragen wollen, was nun eigentlich die österreichischen Geschichtsforscher dagegen halten, ob sich die österreichische Historiografie da nun auf einen katholischen Standpunkt versteift, oder ob sie diesen Nationalgedanken, der ja von der Dichter, von der Ranke-Sprusselschule Schule ausgeht, ob sie den übernimmt. Ich wollte in diesem Zusammenhang mal, um ein schönes Beispiel dafür zu haben, das gehört nicht ganz dazu, aber es gehört auch dazu, wollte ich eine Frage stellen, die den zweiten und den dritten Teil des Referats verknüpft. Wie es den Anschein hat, hat ja die österreichische Historiografie in Frage der Türken die durchaus politische Position der Zeitgenossen der Türkenkriege behalten, nämlich eine einseitige Ablehnung und die Sicht dieser Türkeninvasion als einer eindeutigen Gefahr. Und ich habe es auch so verstanden, als würde sich dieses Bild weiterentwickeln. Nun gibt es ja in der Kultur in der Zeit der Aufklärung eine große Türkenfreundlichkeit andererseits. Also beispielsweise nun die letzte Persan von Montesquieu bei Voltaire, wo die osmanische Zivilisation eigentlich als ein positives Gegenbild gegen eine absolutistische Moderne im Westen erscheint. Und dieses Bild scheint ja, wenn ich das Referat richtig verstanden habe, dann wieder zu versinken und aus dem 19. Jahrhundert nicht aufgenommen zu werden. Mich würde mal interessieren, wann beginnt denn in der österreichischen Historiographie des 19. Jahrhunderts ein Versuch, die Türken differenzierter zu sehen, das heißt auch türkische Quellen aufzunehmen. Gibt es diesen Versuch überhaupt oder fährt man also fort, einseitig auch auf die österreichischen, auf die westlichen Quellen zu rekurrieren, wenn es darum geht, diese Türkenfrage aufzugreifen? Gibt es eventuell zu den Expeditionen, Forschungsreisen, die auch gerade Ende des 18. zu Beginn des 19. Jahrhunderts in die türkisch-arabischen Länder stattfinden und die also nun auch bedeutende volkskundliche Ergebnisse zeitigen, gibt es Versuche, das einzuarbeiten und daraus ein neues, differenziertes Türkenbild, eventuell auch die organisatorisch-politischen Errungenschaften der Türken auf dem Balkan würdigendes Türkenbild zu schaffen? Unmittelbar antworten vielleicht. Ja. Ich glaube, das natürlich im Überblick nicht so sehr. Zur ersten Frage. Wie wird sich jetzt diese wie wirkt sich also jetzt die Situation des Reiches, nicht und vor allem das Element natürlich auch dann der Reichsgründung 1871 auf die österreichische Geografie aus? Es gibt, ich habe versucht, das anzudeuten, vielleicht ist es nicht ganz so klar herausgekommen. Es gibt natürlich auf der einen Seite eine gesamtösterreichische, dynastisch-katholische Geschichte. Nicht? Die also jetzt den Habsburger Staat als Votum, wie er ist, aber jetzt nicht unter dem Hinblick auf das positive Werten des Völkerstaates, des Supranationalismus, sondern eben von diesem dynastischen Standpunkt, katholisch-dynastischen Standpunkt. Also da wäre in etwa dieser Albert Jäger einzuordnen, der Mann, der so ein katholischer Abgeordneter im österreichischen Reichsrat gewesen ist, nicht so vehement gegen die Aufhebung des Konkordats gekämpft hat, ein Mann, der politisch sich auch betätigt hat. Und dann natürlich die Tradition, die ja bis hineingeht, also in die Serbik nicht sozusagen, steht in dieser Tradition, einer gesamtdeutschen oder zum Teil auch großdeutsch, jetzt nicht im Sinne der alten kleindeutsch-großdeutschen Frage, sondern großdeutsch im Sinne Österreich und das Reich großdeutschen Historiografie. Die ist dann eher bei den Liberalen und bei den deutschen Nationalen zu finden, wobei die Liberalen so eine eigenartige Zwischenposition einnehmen. Nicht? Sie können einerseits mit dem katholisch-dynastischen Österreich nicht viel anfangen, aus ihrer Position heraus. Andererseits sind sie aber doch staatsloyal. Sie empfinden sich ja auch als eine Staatspartei, jetzt vom Politischen her, und das wirkt natürlich dann auch auf die Historiografie dieser Liberalen zurück. Also da gibt es große Schwierigkeiten, da kriegen sie die beiden Dinge nicht sehr gut zusammen. Das heißt, man vermeidet dieses Feld eher und überlässt es dann eher den deutsch-nationalen oder großdeutschen Historiografen, die eben ein großdeutsches Geschichtsbild haben, nicht? Die also gesamtdeutsches Geschichtsbild oder großdeutsches Geschichtsbild haben. Das soweit deiner ersten Frage. Die zweite Frage, oder die beiden zweiten Fragen möchte ich zusammen behandeln. Ich habe natürlich jetzt im Zusammenhang mit der Frage Mythos ein bisschen überbetont vielleicht den negativen Aspekt dieses Türkenbildes, der eine lange Tradition hat. Wobei man dazu sagen muss, das schaut im Westen Europas sehr anders aus als in der unmittelbar betroffenen Habsburger Monarchie. Während es gibt eine ganz neue Studie, umfangreichster Art, großartiger Art von Max Grothaus über das Türkenbild in der Habsburger Monarchie vom 16. bis zum 18. Jahrhundert. Und mein Freund Grothaus hat also sozial differenziert. Das Türkenbild des Adels und des Bürgertums ist ein ganz anderes als das Türkenbild der unteren Schichten, also der Bauern, die sehr stark konfessionell katholisch geprägt sind, wo Türken eben die auch in der Sozialdisziplinierung des 16. und 17. Jahrhunderts ebenso, wir haben gestern abends allerdings im kleinen Kreis darüber gesprochen, ebenso wie Erdbeben oder Seuchen eingesetzt werden, Geißel Gottes, Strafe Gottes, nicht? Das ist genau das, was für das Volk das Bürgertum ist, während der Adel und das Bürgertum, also die 16. Jahrhundert noch unter anderem Zeit vielleicht zu verstehen, ein anderes, zum Teil auch positives Bürgertum haben. Also sozial differenziert, zeitlich differenziert. Das Bürgertum wird natürlich im 18. Jahrhundert positiver, mit einer Orientbegeisterung auch, einer gewissen. Und räumlich differenziert im Westen Europas, in Frankreich, das ja starke Beziehungen zum Osmanischen Reich auch politisch hatte, in den Niederlanden, in England, wo es früh zu einer Ausbildung der Orientalistik kommt, gibt es ein sehr positives Bürgertum, das dann nur langsam in der Habsburger Monarchie rezipiert wird. Ähnlich wie die Aufklärung spät rezipiert wird, wird es auch dieses aufgeklärte Bürgertum sozusagen spät rezipiert. Und natürlich weniger vollständig rezipiert, weil diese alten Vorurteilsstrukturen ja nach wie vor da sind, vor allem im Volk weiterlebt. Es gibt natürlich die große Orientalistik, nicht Hammer Burgstall und seine Geschichte des Osmanischen Reiches, der natürlich, der Mann konnte ein Dutzend Sprachen, Persisch und Arabisch und Osmanisch natürlich darunter und der natürlich auch solche Quellen zurückgegriffen hat, der aber auch eigentlich in seiner letzten Aussage, würde ich sagen, kein ganz positives Bild vertreten hat. Auch sehr stark die Kriegsgräuel betont und wenig relativiert zwischen dem, was Wahrheit und was Dichtung an diesem Kriegsgräuel etwa ist. In der Literatur des 19. Jahrhunderts überwiegt, und das führt zu der ersten Frage, meiner Beantwortung deiner ersten Frage wieder zurück, überwiegt natürlich in dieser Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich die katholische Tradition. Und die knüpft vor der Aufklärung, vor dem Aufklärricht, nicht, der wird ja abgelehnt, also vor der Aufklärung an und übernimmt daher das alte Geschehen, daher sind sie so stark dominant. Danke. Ein Teil meiner vorgehabten Fragestellung hat sich schon ergeben. Name nennen Sie. Rundell ist mein Name. Ein Teil meiner vorgehabten Fragestellung hat sich schon ergeben. Ich wollte eben über die Rezeption des Türkenbildes das Wissen, besonders auch mit der jetzigen Wiener Ausstellung über die Osmanen, sehr in gewisser Weise als Fortsetzung gewertet werden kann zur großen Türkenausstellung, die war vor kurzer Zeit. Ja, aber bitte, das ist immer noch in unserem Gedächtnis. Und was mich aber interessiert hätte, wenn Sie sprechen von Schwierigkeiten eben in Diskussionen mit tschechoslowakischen Historikern in diesem ganzen historischke Časopis, so ähnlich heißt das. Ja. Da werden also Tschechen, Böhmen genannt. Was sind dann die Slowaken? Ja. Kann das irgendwo... Slowaken sind ja historisch gesehen ein Teil Ungarns. Ja. Die Slowakei ist ja ein Teil des Königreichs der Heiligen Stephanskrone, ist ein Teil Ungarns. Und die tschechoslowakische Staatsnation ist ja eine künstliche Erfindung sozusagen des Jahres, des Masaryk in letzter Instanz, nicht des Jahres 1918. Wobei ja diese Eigenart, das führt jetzt in eine Problematik, die mit unserer nur am Rande zu tun hat, ja diese eigenartige Stellung Masaryks ist einerseits jetzt aus ganz so weg von unserem Thema ist es gar nicht, einerseits auf den Nationalismus zurückzugreifen und zu sagen, die Tschechen und die Slowaken sprechen eine weitgehend ähnliche Sprache, sie können sich zumindest sehr gut verständlich machen. Die sind daher eine Nation, die in einem Staat leben müssen, im Sinne des Slogans vom nationalen Selbstbestimmungsrecht der Völker, der ja zumindest theoretisch über der Pariser Friedenskonferenz schweben sollte. Aber auf der anderen Seite auch der alte Standpunkt eigentlich des ständischen Territoriums, das Königreich Böhmen, nicht das die Sudetenfrage. Hier argumentiert man dann mit dem historischen Argument und sagt, die historische Einheit des Königreichs der Wenzelskrone, also inklusive der Sudetenländer, muss erhalten bleiben. Nicht, dass das da ist, diese Ambivalenz da. Wenn ich mich jetzt auf Böhmen, so meine ich jetzt damit Böhmen in nicht im Sinne der heutigen Tschechoslowakei, sondern meine ich jetzt Böhmen im historischen Sinne als Land. Und zur ersten Frage führt das ein bisschen weiter. Zur ersten Frage des Brückenbildes heute. Ich glaube, dass da der Wandel ein sehr langsam eingetretener ist. Es hat ja zu dieser, es hat in der letzten Zeit eine große Reihe von Jubiläen gegeben, nicht? So schrecklich Jubiläen in vieler Hinsicht sind, so gut sind sie dafür, dass man also Themen wieder aufgreift und diskutiert. Das war 1683, der große Wendepunkt dieser Auseinandersetzung mit dem Osmanischen Reich, wo es auch eine große Ausstellung in Wien gegeben hat zu diesem Thema. Es war die vor 2 Jahren, also 1986 stattfindete in Ungarn vor allem stattfindete die Diskussion um die Wiedereroberung, die sogenannte Wiedereroberung Pest, also eines Teils Budapest. Es war die Prinzergen-Ausstellung der letzten Zeit, die sehr heftig, vor allem von Seiten jüngerer Historiker, sehr heftig kritisiert wurden, weil eben solche alten Klischeebilder in verfeinerter Form zum Teil erhalten geblieben sind in dieser Ausstellung. Abgesehen davon, dass die Ausstellung 1683 in Wien auch vom fachlichen her ganz miserabel für meine Begriffe gewesen ist, das nur wieder in Parenthese gesagt. Aber es hat vor allem eine Gradierung eigentlich von Geschichtsbildern gebracht, natürlich jetzt nicht mehr im Sinne des Erbfeindes der Christenheit, so in diesem Sinne, aber in Kleinigkeiten, in Details hat man also durchaus gemerkt, dass diese Tradition durchaus noch dahinter steckt. Wie stark diese Dinge politisiert werden können und konnten immer wieder, zeigt ja gerade, wenn man die österreichische Geschichte betrachtet, ein Beispiel, das ist 1933 die Trabrennplatzrede des Dolphus, nicht, wo er anlässlich der 250-jährigen Türkenbelagerung Verbindung mit Katholikentag, dann die Bedrohung des christlichen Abendlandes durch die Türken in einen Bezug setzt zu seinem neuen, der Idee eben des Autofaschismus, dieses neuen Staates. Nicht? Das ist ja etwas, was man ja politisch ungeheuer gut instrumentalisieren konnte. Von allen Seiten. Die haben der Türken war immer der gegenwärtige politische Gegner. Ja. Bei der 200-jährigen Jubiläum. Und dann jede der Nationalitäten ihren besonderen Türkenhelden herausgesucht hat und außerdem die verschiedenen Parteien und Stände auch noch unter, also zum Beispiel die Wiener Bürgerschaft, ja, der Bürgermeister Riedenberg gegen den Starnberg als Adeligen, nicht? Wobei es dann der Höhepunkt, nicht, also nur um das zu charakterisieren, wie das mit politischer Situation zusammenhängt, der Höhepunkt dann auch wieder 1933 eigentlich passiert, als in dieser Auseinandersetzung mit diesem Jubiläum von 1683 die Nationalsozialisten den Liebenberg als ihren großen Führer stilisieren, der, ich bin nicht ganz sicher, aber glaube sogar jüdischer Herkunft war, das haben sie übersehen, gegen den Starhemberg, weil natürlich der Starhemberg, wenn man die österreichische Geschichte kennt, weiß, ein bedeutender politischer Führer der christlich-sozialen Partei, die damals Heimwehrführer, die damals eben den Autofaschismus in Österreich trägt, gewesen ist, polarisiert also hier in einem ganz aktuellen Bezug, sagt 1683 war der wichtigere der Liebenberg. Ein Liebenberg war nämlich illegaler SA-Führer in Österreich, nicht? Also dessen Nachkommen in unserer Bewegung sind, während Starhemberg der Böse ist, weil, nicht? Also wie sehr man da in politisch aktuelle Bezüge hineinkommen kann aus einem so weit zurückliegenden Thema, ist also immer wieder erstaunlich, nicht? Und auch das prägt ja, ist ja eine Art von Mythenbildung oder von historisch arabischer Tradition entwickeln. Das Liebenberg-Denkmal geplant. Und jetzt kommt, wenn ich da also noch was ergänzen darf, jetzt kommt es also zum Beispiel dazu, dass in der letzten Zeit jetzt die Tschechen aus ihrem Nationalbewusstsein heraus den Kapliusz entdecken, nicht? Also, und über einen anderen wichtigen Mann dieser Türkenbelagerung, der bisher völlig unbeachtet war, nicht, weil, nur weil er Tscheche ist sozusagen, nur weil er wohl natürlich den Sowjetski, also da ist auch der Nationalismus, der auch Identifikationsfiguren sucht in der Vergangenheit. Weitere Frage. Noch eine kurze Frage, und zwar fällt also die Gründung des Instituts für österreichische Geschichtsforschung mit der Gründung der Universität, mit der Erstellung des Hauptgebäudes der Universität zusammen? Nein. Nicht? 1854 wird das Institut für österreichische Geschichtsforschung gegründet, nicht? Und 85 dann fertig gebaut worden. Es ist allerdings so, dass der Sickel mit seinen guten Beziehungen zum Ministerium oder als hervorragende Gestalt dann eben jenen heute noch so bevorzugten Platz dieses Instituts für österreichische Geschichtsforschung unmittelbar der Bibliothek gegenüber, nicht? Man hat also einen ganz kurzen Weg zum Katalog der Bibliothek, den hat also Sickel gewählt, der seine ganz zentrale Gestalt in vieler Hinsicht in der österreichischen historiografischen Entwicklung gewesen ist, wobei gegründet hat der allerdings natürlich durch seine hilfswissenschaftliche Ausrichtung auf der einen Seite ungeheuer viel, ich kann das nur noch einmal wiederholen, für die österreichische Wissenschaft und ihre Methodik getan hat, aber auf der anderen Seite aber ganze Generationen von österreichischen Historikern, und das ist bis heute in diesem Institut für österreichische Geschichtsforschung noch der Fall, aufs Mittelalter gewiesen hat. Und die Auseinandersetzung mit mittelalterlichem Landrecht, mit Urkunden, die Edition auch von Urkunden, das ist eine der Schwerpunkte der österreichischen Historiografie der Universität gewesen, geprägt durch dieses Institut für österreichische Geschichtsforschung. Und das Feld der Frühneuzeit wurde auf diese Art und Weise sehr stark in den Hintergrund gesetzt. Das ist, glaube ich, schon einer der Effekte dieser Situation. Aber Ihre Aufträge der Schule mit der Gesamtstadt. Aber das ist später natürlich, nicht? Nicht in dieser Zeit des Mehrverlösens. Fängt an und langsam. Bitte noch eine Verständnisfrage. Ist ein Ergebnis dieser Diversifizierung des Geschichtsbildes auch die noch Aufrechterhaltung der Karinther zum Beispiel, die ja über 150 Jahre alt ist, ja schon, der Kärntner Geschichtszeitschrift nennt sich das, glaube ich, noch. Die Gründung des Institutes für österreichische Geschichtsforschung und die einzelnen Landesinitiativen. Naja, es gibt also, das ist etwas, was ich also auch nur angedeutet habe, nicht, also Beispiel geben dann Johann Losert. Es gibt natürlich zum Teil schon vor der Gründung des Instituts für österreichische Geschichtsforschung in den einzelnen Ländern die Gründung von Museen, die Verwissenschaftlichung von Archiven, würde ich sagen, also von der Registratur zum Archiv, die Verwissenschaftlichung von Archiven und die Gründung von landeskundlichen Vereinen, die sich damit beschäftigen. Ein klassisches Beispiel, Erzherzog Johann Johanneum in Graz für die Steiermark. Dasselbe gilt also auch natürlich für das Institut, für ähnliche Institutionen in Kärnten, aber auch in der gesamten Monarchie gibt es ganz ähnliche Bestrebungen. Fängt im Vormärz im Großen und Ganzen an und ist sehr stark auch wieder jetzt von diesen Ständen getragen. Nicht? Das ist nicht getragen vom Nationalismus eigentlich, sondern das ist getragen von vom ständischen Bewusstsein. Nicht? Also in Böhmen etwa ist das ein übergreifender, ständischer Weg der Geschichtsschreibung, eine Institutionalisierung von Seiten der Stände aus. So, wenn es keine weiteren Fragen gibt, vielleicht können wir Herr Wandelka. So, vielen Dank, heute ist eine lange, aber vielen Dank, bis morgen.